Das ist das Primitivste und Einfachste, was unsere Politiker hätten von Anfang an sich erklären lassen müssen, wenn sie es schon nicht selbst kapiert haben, sich erklären lassen müssen, um diese einfache Schlussfolgerung zu ziehen. Diese einfache Schlussfolgerung, die da heißt, man muss trennen das normale Bankgeschäft von diesen Casino-Aktivitäten. Nicht mehr hielt.